Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Hallihallo, Sunny Eve Show, heute mit We Like hier im Studio. Hallo Jungs. Hallihallo. Es sind da Timo und Florian von We Like aus Dresden, um über das Projekt zu sprechen. Den Mix, den ihr hört, ist von Timo aka Neppunk himself. Eine Stunde Smoother Sound, oder Timo? Ja, das kann man so sagen. Ja, das beste Wetter haben wir heute nicht, aber das soll uns nicht abhalten, davon eine schicke Sendung hier zu machen. Ja, eine Stunde We Like Sunny Eve Show, Coloradio. Ich übergebe jetzt an die Musik und wir schalten dann später mit dem Interview hinzu. Viel Spaß!

Yeah, we like, I like. Ja, ich mag's. Ich mag's, Timo. Schöner Mix. Und Dankeschön. Jetzt möchte ich doch mal von euch wissen, we like, was steht dahinter, was bedeutet es? Und mal die, ja, sagen wir Geschichte, wann es begann, so mal ein paar Infos an die Leute da draußen, die jetzt zuhören. Klar. Wer soll ich anfangen? Fang einfach an, so also, zum Konzept. Fang ich gleich bei Adam und Eva an. Wir waren 6 Typen insgesamt. Ja. Beides unterschiedliche Crews. Ich hatte meine Leute, die hatten ihre. Und man war sich aber über Jahre schon bekannt. Und die Jungs, wie nanntet ihr eure Crew damals? Ihr habt die Soundscapes genau, gemacht. Genau, Soundscapes. Ne? Soundscapes war der Ursprung quasi. In der Zitronenpresse. Und ich habe halt angefangen, in der Galerie Disco Partys zu machen, unter Computers auf Fun und hatte auch mit den Elbklang-Leuten ein bisschen was zu tun. Oder was heißt ein bisschen was zu tun? Ich war da eigentlich einer der führenden Köpfe. Ich wollte schon sagen, so habe ich es immer verstanden, dass du bei Elbklang dazu gehörst. Mittlerweile ist es der Thomas, den ich an dieser Stelle auch recht herzlich grüßen möchte. Der hört bestimmt zu. Der hat jetzt mittlerweile so ein bisschen die Führung übernommen, da ich jetzt halt mit WeLike und der ganzen Firma und der Company quasi genug zu tun habe. Das Ding war, irgendwann haben wir gesagt, so hier, Zitronenpresse und so, das kann es nie sein. So, lasst uns noch mal überlegen, wie kriegen wir das hin, dass wir unsere Konzepte irgendwie zusammenführen. Und dann war... Na gut, dann kam quasi im Sommer 2008 war das, dann kam auch noch dazu, dass es in der Zitronenpresse sowieso einen Betreiberwechsel gab. Mhm. Und wo wir gesagt haben, okay, dann nutzen wir jetzt quasi die Suche nach einer neuen Location, auch nach einer neuen Firmierung von den Leuten. Und genau. Haben uns quasi gefunden und sind dann im September zusammen gestartet. Genau, nach einem schönen Kaffeenachmittag im Blumenau. Genau. Draußen in der Sonne. Es war wirklich toll so. Und dann saßen wir zusammen und denken so, ja, jetzt braucht das Kind aber einen Namen. Wie machen wir denn das? Und irgendwie kam mir das so in den Sinn und hab gesagt, warum nennen wir das nicht einfach We Like? Weil wenn wir irgendwas machen, dann ist es sowieso nur etwas, was wir alle irgendwie cool finden, was wir geil finden, was wir mögen. Wo wir dahinter stehen. Wo wir völlig dahinter stehen, ob das jetzt halt Freunde sind oder ob wir jetzt sagen, ja, wir finden dem seine Mucke so dermaßen geil, dass wir es machen müssen. Witzig war, dass es im Vorfeld schon Partys in Pushkin gab, die sich We Like Techno oder We Like Dubstep oder was gab's dann noch, We Like sonst was. Mhm. Und das waren hier der Georgie und der Didi. Genau. Und wir saßen wirklich, also das ist wirklich eine lustige Anekdote, wir saßen zu sechst am Tisch und es fiel aber keinem ein, dass es diese Party vorher gab. Und wir machen unsere erste We Like Party und irgendwie 3-4 Tage später ruft mich der Georgie an. Oder war es der Didi? Irgendwie nee, der Georgie war es. Der Georgie. So. Ja, da habt ihr ja mal hier schön und bla bla bla. Und ich so, oh Mensch, ey, hab ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber war dann schon okay so. Wir haben uns da dann echt gütlich geeinigt. So. Die haben sich gefreut, so, hier, finden wir gut, dass ihr was macht. Und wir sind da immer noch freundschaftlich verbunden. Hast du aber jetzt schön gesagt. Ach ja. Das wäre ja schade, klar, wenn nicht. Natürlich. Und welche Künstler sind jetzt alle bei WeLike? Beziehungsweise fragen wir anders. Ich war auf der Seite, dass ihr auch eine Booking-Agentur seid. Okay, aber weil ihr gerade gesprochen habt davon, ihr habt Partys gemacht. Trennt ihr das noch oder gehört das beides mit zusammen? Ein Dachunternehmen gibt es, na klar, aber es sind unterschiedliche Bereiche, die unterschiedlich gewichtet werden. Genau, also im Prinzip ist es so, dass quasi das Ganze läuft unter dem großen Dach We Like. Und dann gibt es halt noch zwei separate Bereiche. Das eine ist We Like Booking, was Timos Ressort ist. Und dann haben wir noch auf der anderen Seite die Veranstaltungsschiene des We Like Entertainment. Mhm. Und wo halt die We-Like-Partys selber laufen. Und und das ist halt so mein Ressort mit der ganzen Orga-Geschichte, die unter dem Gesamtdach eben steht. Und da ist einfach so, der Fokus ist halt jetzt 2009 auf die von der Veranstaltungsschiene weg erstmal Richtung Booking-Agentur gelaufen. weil wir kennen ja alle die Hintergründe zu der Home Location, wo wir auch ansässig waren, in der Galerie Disco. Naja, ob wir die alle so kennen, das weiß ja, ich nicht. Ja, aber wir kennen zumindest das, was offiziell kommuniziert ist. Und wo wir gesagt haben, okay, wir wollen das aber nicht sterben lassen und uns jetzt ausruhen, sondern dann nehmen wir halt den Bereich erstmal nach vorne, der jetzt keine eigene Location braucht. Und dann haben wir dort angefangen und speziell hat der Timo eben sich auch um die Künstlergeschichte dann wirklich zu kümmern, die Leute ranzuholen und ja. Jetzt passt ja die Frage gut ran, welche Künstler alle im Booking was da sind. Oh, meine Fresse. Fangen wir mal an. Also es gibt da erstmal, wir arbeiten mit dem Chicagoer Label Nation zusammen, das Tracks gegründet hat vor 5 Jahren mittlerweile. Und ziemlich viele Künstler sind dann halt mit ihm zusammen. Also wir kennen uns jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ich habe seinen Booker, der in München war, der hat oft gehört und hat gesagt, so, ich lasse das jetzt bleiben, ich mache jetzt meine eigene Künstlerkarriere und meine Agentur, die lasse ich sterben. Und dann war dann genau in dem Zeitraum, wo wir gesagt haben, anlässlich der Albumveröffentlichung von Break SL, der einer von den Relike Residences, also du siehst, es ist alles irgendwie miteinander vernetzt und alles miteinander verbunden. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen eine Booking-Agentur und fördern die lokalen Talente und gucken mal, wer in Dresden hier noch, wer macht denn hier noch Musik, und dann geht es dann schon los. Break SL, Jakob Korn, Martin Hayes, unser Resident Moritz Schlieb, unser Resident der Clarence, mich selber, obwohl, naja. Du läufst halt mit. Ich gehe da mit und bin sowieso immer mit vor Ort und gucke, dass alles stimmt und alles läuft. Dann halt Nation, das wären Tracks, DeMar Cantu, Mick Wills, Nancy Fortune, und dann halt diese ganzen Live-Acts und Projekte, die Tracks mit anderen Leuten zusammen macht, also Set on 5, X2, Mutant Beat Dance und so weiter und so fort. Und das ist jetzt nie gesagt, dass da jetzt so viel mit den einzelnen Leuten passiert. Aber wenn es halt mal dazu kommt, man kann es ja mit reinnehmen und so. Vielleicht, wenn sich das ja anbietet, dass sowieso 2 oder 3 Künstler dann gerade mal im selben Zeitraum hier sind, dass man dann auch mal ein spezielles Event macht, wo man dann sagt, okay, die kommen alle 3 dahin, und spielen dann mit ihrem Projektnamen. Und das war halt, ja, wen haben wir dann noch? Tim Toh, eigentlich. Genau. Der halt auch auf Philpott-Platten gemacht hat, ein guter Kumpel von Break SL ist. Und wir haben gesagt, so, hey, ich finde den Jungen, finde ich super. Mhm. We like him. Ja, we like, also es ist wirklich das Programm. Und ich hake kurz ein. Die Veranstaltungen, die dann liefern oder zukünftig laufen werden, sind die bestückt nur mit euren Künstlern oder bucht ihr dann auch von anderen Labels? Nee, also dort ist es so, dass wir versuchen, das immer zu kombinieren. Also die Veranstaltungen selber, wenn sich gerade anbietet, dass ein Künstler von uns selber da ist, also jetzt wie Tracks zum Beispiel, dann versuchen wir das in einer Veranstaltung mit einzubinden. Aber wir können uns ja jetzt oder wollen uns auch nie darauf versteifen, dass wir nur unsere eigenen Künstler buchen. Das wäre ja Quatsch, weil wir wollen ja auch sehen, dass wir insgesamt für Dresden ja auch was nach vorne bringen, wie es auch diverse andere Crews irgendwo machen. Und buchen uns dann natürlich auch Künstler, die extern, ja, wie, was hatten wir jetzt zuletzt, das war die Move-D-Geschichte am 30.01. Krass, du wirst das Datum noch, na, ich klar. Weiß es schon gar nicht mehr. Doch, sowas merkt man sich halt. Ja, das war auch ein schöner Abend. Ja. War ein schöner Abend im Glory. Es war auch gut gefüllt. War echt schön. No. Ja, das hat übelst Spaß gemacht. So. Gut, apropos schön, wir hören dann mal weiter in deinen Mix hinein. Ja, den schönen Mix. Danke für die Blumen. Ja, gerne. Und wir werden sicherlich noch das eine oder andere Wort fallen lassen. Aber jetzt erstmal Nap Punk in the Mix. Dankeschön. Ja, jetzt habe ich mich gerade gewundert, aber das liegt an meinen Hörern auf dem Kopf. Da war noch Musik da. Ja, alle mal gelacht. Timo, das Brett, sehr nett. Ja, Mann, ey, es musste sein. Das wollte ich jetzt nehmen. Das musste ausgespielt werden. Und jetzt hätte ich gern von dir nochmal ein paar Worte zur Philosophie, welche Künstler du für We Like Booking erwählst, welche du erachtest, das gewisse etwas das zu haben. Halt so, das hört sich jetzt so an, als wäre ich hier so der sich rauspickt. Ich sag mal so, es ist ja dein... Also We Like an sich, das haben wir vorhin ja schon mal gesagt, alles, was wir mögen, alles, was wir gut finden. Und wenn ich halt etwas gut finde und ich merke, das stößt auf Gegenliebe oder das ist... Das passt einfach. Das passt einfach zusammen so, wenn ich mit einem Künstler irgendwie zusammenarbeiten will, dann mache ich das natürlich. Das Ding ist, was ich halt an den Künstlern, die jetzt schon mit dabei sind, da hat jeder irgendwie eine ganz spezielle Art oder macht irgendwie noch nebenher, neben dieser ganzen Musikgeschichte oder irgendwie tobt es sich noch irgendwie mit irgendwas anderem aus. Also Trax hat zum Beispiel, der macht Innenarchitektur und sowas und tobt sich da aus und richtet Wohnungen ein. Todd Sainz hat aus New York, der hat eine Firma, die halt Videoreels herstellt, der macht Werbung, der macht Special Effects für Kinofilme sogar, also wirklich Hollywood-Produktion. Mhm. Und das aber wirklich auf einem Level, wo ich sage, wow, Hammer. Break is L wird anfangen, ein Toningenieurstudium zu machen und so weiter und so fort. Da wird er wahrscheinlich auch aus Dresden irgendwann mal weggehen, was sehr, sehr schade ist. Aber Jakob Korn mit seinen ganzen interaktiven Video und Projektionen und was er da alles macht. Ich finde das total interessant. Ich finde das echt super. Rabia hat hier halt Uppercount Orchestra. Das sind 5 Jazzmusiker und ein Typ mit Synthes und Drumcomputer und die kommen in den Club und spielen eigentlich Freestyle Jazz, aber es werden Beats drunter gemischt und ein DJ legt noch mit auf und das ist echt dann so ein Komplettpaket, wo ich sage, wow, also ich finde ich einfach interessant und ist einfach mal was anderes, als wenn ich jetzt halt jeden Künstler, der jetzt irgendwie eine coole Platte rausbringt und zu dem sage, hier, der hat jetzt eine coole Platte gemacht, da machen wir jetzt mal was und der spielt jetzt in allen großen Clubs und in Berghain und in Fabric und bla bla bla. Und nach 2 Jahren ist der Typ völlig ausgebrannt, hat in allen großen Läden gespielt, hat zwar viel Kohle gemacht. Aber kommt nichts aber, mehr. Aber so, wo ist jetzt der Grund, irgendwie weiterzumachen? Wo ist der Grund, jetzt irgendwie zu sagen, so, okay, wie führen wir das weiter? Also ich bin wirklich daran interessiert, ein langfristigeres Zusammenarbeiten zu ermöglichen. Mhm. Und dass man halt einfach jeden kleinen Step by Step irgendwie so zusammengeht und dass man das alles auf einen grünen Zweig bringt. Aber schon die Tendenz, noch was Großes Na zu klar. schaffen. Also es geht stetig nach oben, ja. aber ein langsam wachsender Anstieg ist manchmal besser, als wenn man nur immer so eine Spitzen hat. Nee, es gibt auch Leute, die regelrecht sich verbauen vor diesem Wachstum beziehungsweise vor einer gewissen Größe, aber ihr habt keine Angst davor, ihr scheut euch auch nicht, ihr wollt nur langsam euch dorthin nähern. Es muss stetig definitiv wachsen und halt wirklich, wie es der Timo schon gesagt hat, Step by Step, dass man sagt, also wir wollen jetzt nicht mit jemandem den Zusammenarbeit beginnen und dann haben wir sofort einen absoluten Überflieger. Uns ist es lieber, wenn wir die Wege mit demjenigen gemeinsam gehen und quasi er wächst durch uns, wir wachsen durch ihn mit und man hat einfach einen Erfolg, der quasi auf dem gleichen Level sich bewegt und auf einem moderaten Level einfach, was nach oben geht. Ja, weil wie das enden kann, wenn man sich zu schnell nach oben entwickelt, das haben wir leider schon bei vielen Leuten und auch in vielen anderen Bereichen gesehen. Nee, das sieht man immer wieder. Ja, da muss man immer ein Video, einen Kinofilm machen, ne? Und dann, genau. Und dann kriegt man... Was war das Krasseste, was ich gelesen habe? 25.000 Euro für ein Live-Set. Paul Kaltbrenner. Oh. Ja. 25.000 Euro. Hat er doch jetzt zu den Sven getauscht, oder? Hat er ausgeschlagen, hat gesagt, mach ich nicht. Es war irgendwie so ein Autobahnkreuz, habe ich in der Kurve gelesen. So. Es war irgendwie so eine Großraumdisse und die wollten den haben, hat er gesagt. Nee, ja. Also das ist mir dann echt zu krass. Aber wobei, er macht ja schon lange Musik. Ist ja nicht ja, so, klar, dass er... natürlich, aber halt so ja. Für Außenstehende, die mit der Musik erstmal nichts zu tun haben und plötzlich ist da auf einmal so ein Superstar, dann die kriegen das ja nie mit, wie jemand wächst an sowas. Und wenn das jetzt halt wirklich, wenn das konstant sei, was weiß ich, 10 Jahren macht er Musik und das geht konstant nach oben und irgendwann ist er da, wo er ist, dann ist das auch super und dann finde ich das super geil und dann sind die hohen Gagen auch wirklich gerechtfertigt. Mhm. Und so eine kurzfristige Nachfragespitze und dann holt man da das meiste raus. Mhm. Geht auch. Ich meine, das ist natürlich, ein großes System, was da noch mit dranhängt, weil auch Veranstalter und so weiter und so fort. Ich meine, jeder geht auf Nummer sicher, jeder will überleben. Ja, heutzutage musst du ja vor auch. Allem, vor allem jetzt, wo es den Leuten vergleichsweise dreckig geht. Mhm. Es ist ein schweres Business, es ist ein toughes Business, aber ich mach's gerne und ich das ist die Hauptsache und da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Ich werde es beobachten und gemäß dann, wenn die Zeit herankommt, dass die Sprünge gemacht werden, euch einladen, beziehungsweise denke ich auch, weil sehr, sehr interessante Dresdner Künstler auch auf We Like oder bei We Like Bookings dabei sind, da mal in die Sandy-Show einzuladen und näher zu beleuchten. 7 Minuten bleiben noch und wir wollen natürlich nicht vermissen, den Leuten da draußen mitzuteilen, wo We Like Bookings im Internet angesiedelt sind, beziehungsweise was demnächst noch so folgt an Events oder Schmankerl, die keiner verpassen darf. Und da würde ich euch einfach nochmal bitten, die Adressen durchzugeben oder die Termine. Gut, ja. Dein Part. Ist mein Part. Gut. Also erreichbar sind wir im Internet unter www.welike-booking.com. Ist halt einfach unsere Homepage, wo unsere Künstler aufgelistet sind, weiterführende Infos, ein paar Sets, Soundcloud-Links und so weiter und so fort, dass man sich da ein bisschen was drüber erfahren kann. Wir haben einen kleinen Blog, den wir noch mit angeschlossen haben, wo wir dann irgendwelche News halt posten. Das, wenn halt irgendwie was passiert, wenn ein neuer Mix rauskommt von einem Künstler oder wenn der eine neue Platte macht oder wenn der irgendwie eine coole Party spielt, wird es da immer mit reingenommen. Termine in nächster Zeit. Am 30.04. ist ein Nation Showcase, ein Nation Abend im Wettbüro mit Tivo Howard aus Chicago, mit Trax und Tiny. Mhm. Sobald er da mal zusagt. das war wohl noch nie so ganz geklärt. Aber also das ist auf jeden Fall ein Abend, den man nie verpassen sollte, obwohl es jetzt eigentlich nur ein Stückel hin ist. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was in nächster Zeit großartig ist. In Berlin sind noch ein paar Sachen, aber ob die Dresdner da jetzt rausfahren wollen, das ist... Ja, mit Sicherheit. Also in Berlin ist eigentlich immer was, so, da kann man immer mal hinfahren. Genau. Ich sag mal, es tut ganz gut, ab und zu mal rauszukommen. Ja, klar. Geht mir ja selber so. In Berlin ist halt die nächste Stadt neben Leipzig, wo man halt noch hingehen kann zum Feiern. Ja, ich sage vielen Dank, weil die wir Zeit rennt dann doch. Danken. Und möchte natürlich selber noch ankündigen, dass die Sandy Eve Show im Internet jetzt neu aufgestellt ist mit neuer Domain, sandyeve.de. Habe ich mir geleistet und jetzt auch mit einer schicken Seite versehen. Blog bei Tumblr und die ganzen Sendungen sind dort gelistet und ich versuche es heute noch, beziehungsweise die nächsten Tage dann eben auch die heutige Sendung ins Internet zu bringen, damit man sie dann immer wieder hören kann und genauso viel Freude dran hat wie wir hier. Und ich hoffe, ihr linkt dann auch weiter und shared to the world. Das wird durch die Mailingliste durchgehauen. So. Super. Ganz Europa wird davon erfahren. Wow. Das freut mich, weil momentan macht einen sehr guten Lauf. Soundcloud.com/Colère, dort habt ihr nochmal alles zusammengefasst, was ihr hören könnt, hören möchtet, beziehungsweise sandyeve.de, die Shows, der Blog, den ich natürlich dann auch mit Leben füllen muss. Meine Arbeit, MySpace und Co. Ich bedanke mich fürs Reinhören. 4 Minuten bleiben noch. Die genießen wir mit dem Mix von Neppunk. Über dich als DJ haben wir heute jetzt gar nicht so gesprochen. Das werden wir wohl nochmal nachholen müssen. Ja, das können wir irgendwann. Ich habe Zeit. Sehr schön. Und das war Coloradio. Sonntag, Sandy Eve Show. 1 Stunde. Die nächste gibt es im... wir haben jetzt März im April mit Bonobo Tracks und dem Fate Club Dresden. Ich freue mich und wünsche noch einen schönen Sonntag, hoffentlich ohne Regen. Bye, bye. Tschüss. Dann doch noch eine kleine Ansage machen, denn die Sandische wird 3 Jahre alt im nächsten Monat und das wird natürlich auch gefeiert, ganz pompös, groß am 24.04. im Club Biarritz hier in Dresden. Der Termin ist jetzt gesichert. Wir haben Gäste aus Berlin und München, beziehungsweise einen von We Like, der heute hier nicht im Studio war. Viele Grüße, Moritz Schlieb. Und ja, jetzt ist es mehr oder weniger vorbei. Studio B folgt und ich bedanke mich nochmal und ja, wünsche eine gute Zeit. Bye, bye.